Abgeordnete, die sich auf Kosten der Steuerzahler ein Entenhäuschen für umgerechnet 1.800 Euro in den Garten stellen oder den Swimmingpool reinigen lassen. Es sind Nachrichten wie diese, die in der britischen Öffentlichkeit ein politisches Erdbeben ausgelöst haben. Anfang Mai hatte die englische Tageszeitung Daily Telegraph mit der Veröffentlichung von geheimen Dokumenten über die Spesenabrechnung britischer Politiker den Stein ins Rollen gebracht. Darin fanden sich Auflistung von Renovierungen, teuer abgerechneten Zweitwohnungen und die Beschäftigung von Familienmitgliedern, alles auf Kosten der Staatskasse. Der Spesenskandal in Großbritannien ist zum Aderlass für die politische Klasse des Landes geworden. Mindestens 30 Abgeordnete wurden bereits jetzt von ihren Parteien zum Rückzug gezwungen. Schätzungen gehen davon aus, dass die Hälfte der 624 Abgeordneten des britischen Unterhauses in der Folge des Skandals ihr Mandat verlieren könnte, durch Rückzug, Rücktritt oder Abwahl. Obwohl Konservative und Liberale in gleicher Weise in den Skandal verwickelt sind, trifft der Zorn der Briten aber vor allem die regierende Labour-Partei. 7 Minister und 5 Staatssekretäre der Regierung von Gordon Brown haben im Zuge des Spesenskandals bereits ihr Amt abgegeben, darunter Innenministerin Jackie Smith. Sie hatte nicht nur Pornofilme ihres Ehemannes abgerechnet, sondern auch falsche Angaben bei der Wohnsitzabrechnung gemacht. Andere Minister stehen stark unter Beschuss, wie Finanzminister Alistair Darling. Er soll seinen Wohnsitz gleich 4-mal gewechselt haben, um mehr Spesen einzutreiben. Bei den Europawahlen Anfang Juni erzielte Labour mit 15% der Stimmen ihr schlechtestes Ergebnis seit 100 Jahren. Die zahlreichen Forderungen nach einem Rücktritt der Regierung sowie Neuwahlen hat Premier Gordon Brown aber seitdem ausgesessen. Was würden die Leute von einer Labour-Regierung halten, die sich zu Zeiten einer Wirtschaftskrise davonmachen würde, die sie in der Not im Stich lässt? Wir bleiben bei ihnen. Während Gordon Brown also weitermachen will, wurde gestern der Rücktritt eines weiteren Labour-Politikers wirksam. Michael Martin, der Sprecher des Unterhauses, vollzieht damit den Schritt, den er Mitte Mai angekündigt hatte. Martin selbst hat sich zwar nicht bereichert, doch ihm wird vorgeworfen, allzu lange untätig beim Spesengebaren seiner Kollegen zugeschaut zu haben. Auch seine Versuche, der Öffentlichkeit Informationen vorzuenthalten, haben dazu geführt, dass erstmals seit 300 Jahren der Präsident des britischen Parlaments zum Rücktritt gezwungen wurde.